Was ist denn hier gewesen? So sieht es jetzt hier in den Räumen aus. Das ist alles noch zu dem Architekturbüro gehören. Ah, so. Also Sie haben das jetzt mittlerweile fast die gesamte erste Etage gemietet. Ach so. Ja, das ist ja nicht schlecht für die Leute. Aber das hatten Sie wahrscheinlich damals auch, ne? Die gesamte erste Etage oder diese Flügel hier? Ich meine nicht, dass wir diese Räume gehabt hätten. Ja. Aber das ist für mich sehr schwer nachzuvollziehen, weil sich hier alles derart verändert hat, dass ich das gar nicht mehr wiedererkenne. Aber wir haben den ersten Raum da gesehen und dann beinahe alle anderen, also schon beinahe diesen ganzen Gang, wo sie waren. Diese Partie, die war absolut Archiv, hier runter. Ja. Genau, hier drunter war nämlich auch ein Teil des Archivs. Ja. Wir könnten hier runtergehen, dann kommen wir auch in den Verbindungsgang rein. Ja, dann tun wir das. Soll ich wieder vorgehen? Ja, gehen Sie vor. Vater von dem Fernsehjournalisten Hans Joachim. Ne? Muss ich selber erstmal überlegen. Also mein Amtsvorgänger an sich war der Herr Bergemann und davor die Frau Rumpors-Stratner. Ja. So. Aber das hier. Und davor. Der Amtsvorgänger der ersten Zeit, der hatte einen Sohn, das war ein ganz berühmter Fernsehjournalist. Hans Joachim, ja, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Vielleicht fällt er Ihnen gleich wieder ein. Könnte. Manchmal soll man ja nicht drüber nachdenken, dann fällt es einem wieder ein. Aber mit 93 nicht mehr. Dann sind die Momente länger. Bitte schön. Ja. Ja, und hier drunter hatten wir auch noch Räume. Denn wir mussten ja die gesamten Archive von der Großstadt haben hier vereinigen. Und deswegen brauchten wir also viel Platz. Da unten sind jetzt nur noch Kellerräume. Okay. Ja, aber die Kellerräume haben wir benutzt. Und hier war mal eine große Überschwemmung. Das werde ich Ihnen nachher noch erzählen. Okay. Ja, und hier sind mittlerweile, hier vorne haben wir in diesen beiden Orten den Bezirksdienst der Polizei. So. Ja, die beiden Bezirksbeamten von der Polizei. Ja, das ist ja nicht schlecht. Und hier haben wir noch auf dieser Ebene ein Steuerberatungsbüro, die auch als Mieter im Haus sind. Ah, so. Ja, wunderbar. Also jetzt bin ich wieder im Müll, wie es heute aussieht. Die Heizkörper sind auch von früher tatsächlich noch. Die sind ja, also die sind alt, gut. Das genau. Kann man sehen. Da hat da jemand gesaut. So gusseiserne. Das sind also wieder die Originale. Die sind ordnungsgemäß aufbereitet wieder. Ja, dann sind wir ja schon durch. Und dieser Sitzungssaal oder so? Ach so, ja, den haben wir noch vergessen. Ach, da fällt mir noch an, da war auch noch das Glasarchiv. Okay, das war bei Ihnen?